stehst du nicht allein. Vereint im Widerstand wie ein heiliges Band. Wir fest verwurzelt mit den Ahnen. Zwei Männer ohne Scheu sind wir den alten Werten treu.